Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. Wenn beim Alpen blühen, wir uns wieder sehen mit ihren roten Lippen, fing es an, die ich nie vergessen kann. Wenn des Sonntags früh um 4 die Sonne aufgeht, uns das Schweizer Madel auf die Alm aufgeht, bleib ich ja so gern am Wegrand stehen, ja stehen. Denn das Schweizer Madel sang so schön. Holla dia dia, holla di holla di ho. Uns das Schweizer Madel sang so schön. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. Wenn bei Alpen blühen, wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen, fing es an, die ich nie vergessen kann. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. Wenn beim Alpen blühen, wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen, fing es an, die ich nie. In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen. In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen. In der dritten Hütte hab ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Holla dia dia, holla di holla di ho. Holla dia dia, holla di holla di ho. In der dritten Hütte hab ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. Wenn beim Alpen blüht, wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen, fing es an, wie ich nie vergessen kann.